Wenn Bundeskanzlerin Merkel einen Tag vor dem EU-Gipfel noch einmal eigens zum Vier-Augen-Gespräch mit dem französischen Präsidenten Hollande nach Paris reist, hat das hohen Symbolwert. Und die Botschaft lautet, Deutschland und Frankreich sind sich einig, ziehen gemeinsam an einem Strang. Also morgen eine Bratislava-Agenda, die Sorgen, die Hoffnungen und die Wünsche der Menschen aufnimmt und gleichzeitig realistisch ist, einen realistischen Plan darstellt, den wir dann auch wirklich umsetzen können. Denn zum Schluss überzeugen die Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen die Taten. Und ich freue mich sehr, dass Deutschland und Frankreich hier so eng zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, dass wir morgen die Chance haben, einen guten Tag für Europa im Sinne dieser Agenda von Bratislava zu erleben. François Hollande, der kürzlich beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der Mittelmeerländer in Athen mehrfach von deutschen Fehlern gesprochen hatte, auch er betonte das Gemeinsame, wenn er auch immer wieder den italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi einbezog. Mit Blick auf Großbritannien deutete Hollande eine mögliche existenzielle Krise der EU an. Wir wissen, wie wichtig dieser Gipfel ist, nicht zuletzt wegen der Entscheidung Großbritanniens, die Union zu verlassen. Wir haben uns mehrmals getroffen, auch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi, und haben uns auf gemeinsame Prioritäten verständigt, um der Lage in Europa gerecht werden zu können. Diese gemeinsamen Prioritäten, diese Agenda von Bratislava, sie umfasst große Themen. Wie können Europas Außengrenzen besser geschützt werden? Wie könnte angesichts der allgemeinen terroristischen Bedrohung eine gemeinsame Sicherheitspolitik aussehen? Welche gemeinsamen Aussagen findet Europa zur globalen Dimension des Themas Migration? Aber auch Fragen zur wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zukunft Europas umfasst diese Agenda. Wie lässt sich ein digitaler Binnenmarkt errichten? Wie wäre das von EU-Kommissionspräsident Juncker genannte Ziel zu erreichen, freies WLAN in europäischen Großstädten bis 2020? Und wie lässt sich der kulturelle Austausch verbessern? Auch Bundeskanzlerin Merkel betonte die Dringlichkeit des Treffens. Europa befinde sich an einem sehr entscheidenden Zeitpunkt, sagte sie. Gerade auf die von der Bevölkerung zuletzt deutlich angemahnten Schwächen der EU müsse man gemeinsam reagieren und schnell. Ich glaube, es gibt auch unter den Mitgliedstaaten, so wie wir das in den Gesprächen auch wahrgenommen haben, diesen Willen, zielstrebiger, schneller zu arbeiten und auch die Dinge, die wir uns vornehmen, besser zu implementieren, besser umzusetzen, damit unsere Vision und die Realitäten für die Bürger in Europa wieder besser zusammenkommen. Konkreteres gab es nicht zu hören. Nichts zur Flüchtlingskrise, nichts zur geplanten militärischen Kooperation, nichts zu den Blockbildungen innerhalb der EU, die doch für erhebliche Spannungen sorgen dürften. Stattdessen demonstrierte Einigkeit.